Ich komm im silbernen Benz bei dir an und du ergreifst sofort die Flucht, als wär sie mein Schwanz. Egal, auch wenn du davon rennst wie Tom Hanks, werd ich dich zertrümmern wie Hotelzimmer von Rockbands. Ich bin Luxus pur, du bist ein Vogel, wenn du aus dem Haus gehst, hält man's für eine Kuckucksuhr. Deine Mama macht Oralverkehr, bei mir, sie ist hart wie ein Propangasherd. Killer, ich bin Dealer und Pimp, dein Gesicht trägt den Abdruck meines Diamantrings. Kid, I'm way too gangster for you, du bringst mir Bitch-Moves als Table-Dancer. Lass mich in Ruhe, ich muss Geld machen, du Pussy-Kid, ich leg dich einfach um wie mein Pelzmantel von Gucci. Ich bin Ausnahme-Rapper-Kid, das letzte, was du sehen wirst, ist der Lauf der Beretta. Ey, ich bin Heavyweight-Boy, während ich die Runde mache, rauch ich Ready-Made-Joints. Killer, ich bin ein Star wie Al Pacino-Kid, ich lass die Bitches tanzen wie beim Karneval in Rio.